Genau darum muss ich jenes Volk auf jener Höhe des Abgrundes halten, Minute für Minute, ohne einen Augenblick der Ruhe, die strengen und schrecklichen Gesetze erfüllend, die es absondert, verschieden im Gegensatz zu dem Rest der Welt, als Todfeind der Arier und der weißen Götter. Und die Form, die einzige Form, wie dieser schreckliche Vorsatz ausgeführt werden kann, ist die Beachtung des Paktes des Gegenblutes, das Ritual des vermischten Blutes, des unreinen Blutes. Denn dies ist auch das Fluidum, durch welches der Prinz der Finsternis sich den Göttlichen des grünen Strahls entgegensetzt, sein Gedächtnis, seine Schattenarchive bewahrend, seine Auserwählten in der Bosheit verpflichtend. Um die Welt zu beherrschen, war es notwendig, sich wie ein Krebs über den Planeten auszubreiten und noch mehr. Dies hatte der Demiurg entschieden und musste es in der von ihm gewählten Form in die Praxis umsetzen. Die höchsten Führer, jene Weisen von Zion, sind in der Lage, sich mit ihm in Verbindung zu setzen und seine Befehle auszuführen. Die Römer mussten herausgefordert werden, um die Zerstreuung zu bewirken. Die Bedingungen waren bereits mit dem Pakt und den drakonischen Gesetzen gegeben, die es gestatteten, die Einheit unter sich und die Verschiedenartigkeit von allen anderen Bewohnern der Erde zu erhalten. Die Religion des Gegenblutes ist im ersten Teil dieses Werkes erläutert worden. Für den Juden sind die restlichen Wesen nur verabscheuungswürdige Tiere. So muss er sie sehen. Was die Arier, die weißen Götter, betrifft, so muss man ihnen ihr Wissen rauben oder es zerstören, es sich für die eigenen Zwecke aneignen, es entarten, zum Verschwinden bringen. Sich beinahe telepathischer Mittel bedienend, erreichen die Juden fast immer ihre Ziele, weil es der Demiurg ist, der diesen hypnotischen Einfluss zu ihren Gunsten ausübt. So wurden die Römer zur Zerstörung und Zerstreuung Israels herausgefordert. Der Tempel in Jerusalem war in Wirklichkeit eine Bank, in der Juden wucherten und den Römern liehen. Die beste Art, damit aufzuräumen, war die, ihn zu zerstören. Und über seine Ruinen ließ Titus den Pflug ziehen. Die Juden wurden in alle Angulos, also Winkel, Angles, der Erde vertrieben. So kamen sie nach Indien, nach China, wir sahen dies schon. Und heute befinden sie sich in Japan, wohin sie mit dem Freimaurer MacArthur gelangten, dort die Sonnenmonarchie, die letzte der Welt, zerstörten, den Zen verstümmelnd und verfälschend, mit dem Bushido und dem Shinto aufräumend und jenes Land in den größten Produzenten von Goyims des Planeten machend. So kamen sie auch nach Amerika, weil sie bereits wussten, warum auch nicht, dass sich dort die weißen Götter befanden. Wenn wir uns an Professor Wirth erinnern und daran, was er uns über die Zivilisation des Gobi erzählte, so müssen wir für die Geschehnisse eine andere Vision anwenden, die von einer verfälschten Bibel und selbst der Atlantis-Legende berichten. Nach Aaron, Levi, Montezinos waren die Juden, die er in Amerika vorfand, die der verlorenen Stämme Levi und Ruben. Ein Zeichen dafür, dass er diesmal nicht log, ist das Vorhandensein der Azteken in Amerika, ihres Blutrausches, die Opferorgien und selbst die Geschichten von Quetzalcoatl, der Tenochtitlan verlassen musste wegen jener Massaker, die denen der Juden so ähnlich waren, die diese an allen Orten auslösten, wo sie durchkamen. Selten wird man in der Geschichte der Nationen etwas dem Rausch der Azteken Ähnliches gesehen haben. Dies kann nicht normal sein, sondern wird von einem anderen äußeren Agenten wie eines Archetypen hervorgerufen worden sein. Sei es, dass der Jude sich dort mit dem einheimischen Element, mit jenem anderen Sklaven von Atlantis vermischt hat, oder letzterer ist geleitet und betrogen worden zugunsten des Demiurg Jehova. Auf jeden Fall richtet sich jenes Geschehen gegen die weißen Götter, gegen Quetzalcoatl, den Morgenstern. Für die vernünftige Denkungsweise unserer Zeit, die von den Juden zu ihrem Vorteil eingeführt wurde, wird es als absolut unmöglich erscheinen, als eine Erfindung fanatischer Wahnsinniger, jenem zivilisierten Volk die Ausführung solcher Opfer und ritueller Torturen zuzuschreiben. Leider hat die Geschichte Beweise dafür. Es gibt zahlreiche Beispiele, seit biblischen Zeiten, seit Abraham selbst. Die Bibel erzählt auch von dem Massaker an 70.000 Syrern. Esther wird die Konkubine des persischen Königs und erreicht, dass alle diejenigen, die sich den Juden widersetzen, ermordet werden. Das war kein gewonnener Kampf, sondern ein grausamer, feiger Verrat. In Erinnerung daran feiern die Juden zwischen Februar und März eines jeden Jahres ihr Purimfest mit irgendeinem anderen Opfer oder rituellen Mord, der jenem früheren ähneln muss. Bevor er starb, hatte Julius Streicher seinen Henkern in Nürnberg zugerufen: Heute ist Purimsfest. Tatsächlich, wer die Bilder der toten Führer des Hitlerismus gesehen hat, wird festgestellt haben, dass viele von ihnen aussahen, als seien sie enthauptet worden. General Keitel und andere weisen die Male des Opfermessers an ihren Kehlen auf. Sie sind blutbedeckt, obwohl sie gehängt wurden, wie die offizielle Information lautete. Ein weiteres geschah mit Göring, der noch geopfert wurde, nachdem er sich selbst das Leben genommen hatte. Die Tötung der Syrer in den Flüchtlingslagern des Libanon tragen denselben scheußlichen und sadistischen Stempel. Ebenso die Morde an den polnischen Offizieren im Wald von Katyn, der von jüdischen, sowjetischen Kommissaren ausgeführt wurde. Die psychologische Grundlage der rituellen Morde liegt in der grausamen, sadistischen, rachelüsternen jüdischen Wesensart, jenen orientalischen, semitischen Stil, der sie charakterisiert. Die ideologische Grundlage findet man im Demiurg. Sein grausamer und eifersüchtiger Gott rechtfertigt jeden Verrat und die an den Nichtjuden, den Goyim, ausgeübten Grausamkeiten. Er segnet sein Volk mit den schmutzigsten Taten. Man muss die Besten unter den Christen ermorden. Die Juden essen nur das Fleisch von Tieren, die nach ihrem überlieferten Stil geopfert wurden, erstochen und verblutet. In allen Städten, in denen sie leben, haben sie ihre eigenen Schlachthöfe. Ihre Schlächter vollziehen den Ritus. Auch hier in Chile, obwohl es schwierig ist, so grausame Schlächter zu finden, die bereit sind, auf diese Weise die wehrlosen Tiere zu morden. Doch der Jude hasst das Tier genauso, wie er den Nichtjuden hasst, die er eigentlich als Tiere ansieht. Deswegen mordet er an jenem anderen furchtbaren Fest, das Ritual des Passover oder Passa, nichtjüdische Kinder, aber auch Männer und Frauen, so als ob sie Tiere seien, durch Erstechen und Verbluten wie das Vieh. Das Passover wird zum Gedenken an einen anderen kollektiven Mord gefeiert, welcher von den Juden in Ägypten vor der Zeit der Verwaltung durch Josef ausgeführt worden ist. In Nürnberg, wie in den palästinensischen Flüchtlingslagern, hat man das Purims mit dem Passoverfest verbunden. Ein großes jüdisches Massaker. Man braucht das Blut, das Vergießen des arischen oder semitischen Blutes, immer wenn es kein jüdisches Blut ist, um Golem Jehova zu speisen.